Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Zappel. Auf eine musikalische Reise und lass dich von der Musik in andere Sphären tragen. Da, wo es kein Gut und Böse gibt. Da ist nichts grau, sondern bunt. Es gibt kein Morgen, denn das, was zählt, ist das Hier und Jetzt. Komm einfach mit und lass uns einfach abzappeln. Live in the Mix für euch. Zappel, zappel, zappel, zappel. Through the night, sweet dreams of rhythm and dancing. rhythm and dancing. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night. Wenn die anderen aus dem Haus gehen, Schlafrhythmus gefickt, ich seh die Sonne immer aufgehen. Babe, ich bin verliebt in deine Art und in dein Aussehen. Kannst du mich nach Haus bringen? Ich kann kaum noch geradeaus. Weil ich bin nass, war fucked up. Babe, ich weiß, du hast das. Ich hit meinen Plugger, fuck ihn, ob er bisschen Hasch hat. Weiß nicht, was ich mir gedacht hab. Ich schmeiß alles weg, nur weil ich selber in der Hand hab. Ich bin nass, war fucked up. Babe, ich weiß, du hast das. Ich hit meinen Plugger, fuck ihn, ob er bisschen Hasch hat. Weiß nicht, was ich mir gedacht hab. Ich schmeiß alles weg, nur weil ich selber in der Hand hab. Ich hab tiefe Augenringe, wegen tausend Dingen. Ich glaub, ich werd okay, auch wenn ich gerade nicht so klinge. Ich hab so viel durch, also kein Wunder, dass ich singe. Sie sagt mir, sie liebt mich und den Schmerz in meiner Stimme. Ah, ich such die Hölle in meinem Himmel. Ja, mein Baby scharf wie eine Klinge. Meine Sicht ist jeden Abend am Verschwimmen. Und ich glaube, da hilft vieles, aber leider kein Ende. Ich trink den Gin, als ob es Wasser wär. Wunden viel zu tief, ja, ich glaub, da hilft kein Pflaster mehr. Ich bin ziemlich voll, doch fühl mich immer leer. Wann ich das letzte Mal zu Haus war, ist schon lange her. Weil ich bin nachts zwar fucked up. Baby, ich weiß, du hast das. Ich hit meinen Plugger, frag ihn, ob er bisschen Hasch hat. Weiß nicht, was ich mir gedacht hab. Ich schmeiß alles weg, nur weil ich selber in der Hand hab. Ich bin nachts zwar fucked up. Baby, ich weiß, du hast das. Ich hit meinen Plugger, frag ihn, ob er bisschen Hasch hat. Weiß nicht, was ich mir gedacht hab. Ich schmeiß alles weg, nur weil ich selber in der Hand hab. Ich steig aus dem Uber, küss mein Bruder mit einem Handschlag. Hab keinen Schlaf mehr, weil ich träume jeden Tag, ja. Dankbar für was ist, auch noch kaputt von was mal war, ja. Ich misch Gefühle mit dem Alk und all dem anderen Scheiß. Ja, sie nennen mich Marco, obwohl ich eigentlich ganz anders heiß. Ich bin nie da, das tut mir anders leid. Und wenn ich morgen heimkomm, Baby, dann safe anders high. Weil ich bin nachts war fucked up. Baby, ich weiß, du hast das. Ich hit meinen Plugger, frag ihn, ob er bisschen Hasch hat. Weiß nicht, was ich mir gedacht hab. Ich schmeiß alles weg, nur weil ich selber in der Hand hab. Weil ich bin nachts war, weil ich bin nachts war, weil ich bin nachts war, weil ich bin nachts war, nachts war, nachts war. Ich bin nachts war fucked up. Baby, ich weiß, du hast das. Ich hit meinen Plugger, frag ihn, ob er bisschen Hasch hat. Weiß nicht, was ich mir gedacht hab. Ich schmeiß alles weg, nur weil ich selber in der Hand hab. Really, really, really good time. that's the heart. We only got If you thought it better be what you want. Come on. If you feel it, it must be real. Just say the word and I'll give you what you want. Oh, Shut it down as soon as we pull up. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bang, bang, bang, stick up. Bang, bang, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, kicks to stick up. Shut it down as soon as you pull up. Bang the drums, I know it's a pull up. Bang, bang, bang, kicks to stick up. Shut it down as soon as you pull up. We'll be right back. Schick dein Set an 21-4x0@mdr.de. Excuse me? Wir haben 2022. Thank you. Really, really, head. Polo. Fucking Ferry, what's up, baby? Come up. When I come to the club, step aside. Oh, shit. Pop the seats, don't be hit me in the line. VIP, oh, cause you know I got a shot. Oh, shit. Fergie Fur, give me love you long time. Oh, all my girls get down on the floor. Oh, back to back, drop it down real low. Oh, I'm such a lady, but I'm dancing like a hoe. Oh, cause you know I don't give a fuck, so here we go. Oh, dein DJ Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Sappel. Thank you. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Get down, get down, get down, get down.